1 live. Noob und Nerd, die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Sie. Dennis! Wohnzimmer! Auf unserem iPad ist keine Siri mehr drauf. Hab ich weggemacht. Heute kommt doch Duke Nukem 3D, die 20th Anniversary Edition raus. Und der Duke ist jetzt unsere neue Siri. Cool. Hi, du. You talking to me? Duke Nukem, ist 3D dein Nachname? My name's Duke Nukem. Ach so. Huhu, kannst du mich sehen? Damn, you're ugly. Ja, er sieht dich. Ich hab ne Frage. Kann ich meine Popo-Pickel-Creme eigentlich auch für mein Gesicht benutzen? Your face, your ass, what's the difference? Boah, der Typ ist cool. Hast du früher auch Duke Nukem gespielt? Nee, aber ich hab mit meinen Cousinen gespielt, wer zur Musik von James Blunt zuerst weint. You're beautiful. Erster, yeah. Erster. Du hast als Kind James Blunt gehört? Nee, das war letzte Woche. Alter! Hola, Jungs. Hi, Sie. Sie, wir haben jetzt Duke Nukem auf unserem iPad. Duke Nukem. Hallo, Duke. Ich wohne mit den beiden zusammen. Shit happens. Wir sind jetzt beste Kumpels. Stimmt's, Duke? You guys suck. Haha, Humor unter Männern. Duke, gleich hast du bessere Laune. Ich gucke jetzt nämlich auf dem iPad Gossip Girl. Na, was sagst du? Game over. Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de